Na, was ist denn das? Erkennt ihr's? Ist das etwa das neue T-Online-Modem oder der neue Moog-Synthesizer? Nein. Dies sind die Geräusche des raffinierten Echo-Ortungssystems von Fledermäusen. Sie stoßen dabei Ultraschallwellen aus. Anhand ihres Echos können sie sich somit auch in der Nacht orientieren und Beute jagen. Gerade hören wir die Rauhautfledermaus und nun die Laute des großen Abendseglers.